Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Nach China zu gelangen ist so unmöglich, wie den Mond zu erreichen. So sagte man damals im 16. Jahrhundert im Abendland. Deshalb erschien es wie ein Wunder, als der italienische Jesuit Matteo Ricci die sogenannte Große Mauer überwand und bis nach Peking vorstieß, wo er zum Gesprächspartner von Philosophen und Wissenschaftlern wurde. Er gewann sie mit seinen Kenntnissen in Astronomie, Mathematik, Physik und mit einer selbstgezeichneten Weltkarte. Als Ricci 1610 in Peking starb, verfügte die chinesische Jesuitenmission über 4 Niederlassungen mit immerhin 2500 Christen. Eine Frucht seiner ungewöhnlich respektvollen Art von Mission. Argumente statt Zwang, Dialog statt Vereinnahmung. Es dauerte Jahrhunderte, bis sich diese Haltung in seiner Kirche, der katholischen, durchsetzte. Matteo Riccis Wiege stand in der kleinen italienischen Stadt Macerata an der Adria, nicht weit von Ancona. Hier wurde er 1552 geboren, als ältestes von 13 Kindern. Sein Vater war Apotheker und Gewürzhändler und für einige Jahre Bürgermeister. Kein leichtes Amt, denn verfeindete Familien führten dort einen ewigen Bürgerkrieg, sogar während des Gottesdienstes wurde gemordet. Banden geflohener Söldner fielen immer wieder plündernd in Macerata ein. Alles andere als eine heile Welt für den kleinen Matteo. Er soll ein sehr sensibles, waches Kind gewesen sein. Klassenprimus in der gerade eröffneten Jesuitenschule, aber kein unangenehmer Streber. Der Vater schickte ihn zum Jurastudium nach Rom. Matteo sollte Karriere machen und die Familienehre befördern. Doch er hatte ganz andere Neigungen und nach 3 Jahren setzte er sie gegen seinen Vater durch. Priester wollte er werden, Jesuit, Missionar. Sein Theologiestudium begann er in Florenz, der prächtigen Stadt der Komödien und Feste. Der Ordensnovize Matteo unterrichtete neben seinem Studium Latein und Griechisch. Ein Jahr später wechselte er nach Rom, das von Bettlern, Huren und Straßenkindern wimmelte. Er lernte wie ein Besessener Philosophie, Astronomie, Naturwissenschaften, Mathematik und schloss sich einer Bruderschaft von Priestern und Laien an. Man besuchte Gefängnisse und Krankenhäuser, betreute geistig Behinderte, begrub hingerichtete Verbrecher. Eine zukunftsträchtige Verbindung von Seelsorge und Sozialarbeit, wie sie die Jesuiten später auch im fernen Osten praktizierten. Matteo hatte ein großes Vorbild und einen faszinierenden Lehrer. Sein Vorbild hieß Franz Xaver, der beste Freund des Jesuitengründers Ignatius von Loyola, Missionar in Goa an der Westküste Indiens, auf den Molukken und den Moro-Inseln, wo es noch Kannibalen gab, die ihre eigenen Eltern verspeisten. Seine Missionsmethode erregte Aufsehen. Er sang den Leuten die 10 Gebote in den Sprachen Indiens vor und beschränkte sich nicht auf schöne Predigten. Die Parawa-Perlfischer am Kap Comorin verteidigte er gegen raffgierige portugiesische Geschäftemacher. 1549, kurz vor Matteos Geburt, war Franz Xaver mit 2 Gefährten nach Japan aufgebrochen, um dort, im Land der aufgehenden Sonne, das Evangelium zu verkünden. In dem alten Kulturvolk fand er große Lust an der Diskussion, aber wenig Bereitschaft, sich von der fremden Glaubenswelt überzeugen zu lassen. Doch die Jesuiten lernten dazu. Sie begriffen, dass man einem so hochzivilisierten Volk das Evangelium nicht einfach überstülpen konnte wie ein neues Kleid. Deshalb passten sich die Missionare dem Lebensstil der Buddhistenmönche an, aßen auf dem Boden sitzend wie die Japaner. Vor allem aber suchten sie mit der gebildeten Schicht der Beamten und Lehrer ins Gespräch zu kommen. Franz betrieb Sprachstudien, interessierte sich für Mentalität und Geschichte der Japaner, ließ Gebete und Messtexte übersetzen, bemühte sich um die Heranbildung eines einheimischen Klerus. Auf dem Weg nach China starb er 1552 vor der Küste Kantons. Im selben Jahr wurde Matteo Ricci geboren. Franz Xaver war sein Vorbild, sein Idol, wie man heute sagen würde. Sein Lieblingslehrer hieß Clavius. Ein Deutscher, ein herausragender Mathematiker, der seinen Schülern klarmachte, wie wichtig die genaue Beobachtung der Natur und wie nützlich das mathematische Experiment für die philosophische Diskussion sein konnten. Aber warum wollte er das Evangelium ausgerechnet im fernen Osten verkünden, der Feuerkopf Matteo? Hatte die Kirche in Europa nach Luthers Reformation nicht genug damit zu tun, verlorenes Terrain zurückzugewinnen? Vielleicht gerade deshalb, weil die alte, müde gewordene, teils richtig verrottete Mutterkirche im Abendland so ein schlechtes Bild abgab, setzten nicht wenige Theologen auf eine Blutauffrischung. Warum nicht anderswo ganz neu anfangen, wo die Situation ähnlich war wie bei den ersten Christen und wo die elementaren Fragen gestellt wurden? 25 Jahre ist er alt, als er 1578 mit ein paar Mitbrüdern im selben Alter nach Goa in Vorderindien aufbricht, das zum portugiesischen Kolonialreich gehört. Aber Matteo fühlt sich nicht sehr wohl in seiner Haut. Er ist nicht damit einverstanden, wie die Missionare hier in Goa bisher aufgetreten sind, als willige Helfershelfer der gewalttätigen portugiesischen Eroberer. Auch das Treiben der Inquisitoren gefällt ihm nicht, die Lutheraner und Juden in pompösen Prozessionen zum Scheiterhaufen führen. Die Jesuiten führen sich ganz anders ein. Sie kümmern sich um indische Waisenkinder, suchen das Gespräch mit Hindus und Muslimen, wenden sich gegen den Ausschluss einheimischer Priesteramtskandidaten, die gibt es immerhin schon, von anspruchsvollen Studien. Wenige Jahre später reist Ricci weiter nach Macau, einem portugiesischen Stützpunkt an der chinesischen Küste. Hier lernt er erst einmal Chinesisch von Christenfamilien, die sich mit Dolmetschen ihren Lebensunterhalt verdienen, und versucht sich mit der fremden Mentalität vertraut zu machen. Denn das hat er längst begriffen, dass man sich einem hochentwickelten Kulturvolk wie den Chinesen im respektvollen Gespräch besser nähern kann als mit Bekehrungspredigten. Und dass eine Nation, die lebenslanges Lernen höher schätzt als alles andere, am ehesten einem Gelehrten und Weisen zuhören wird. 12 Jahre lebt Pater Ricci in der Verwaltungsstadt Zhaoqing im Süden Chinas, weit entfernt vom politischen Machtzentrum Peking, weit entfernt vom Kaiserhof. Aber in Zhaoqing gibt es zahllose Beamte und konfuzianische Gelehrte. Das ist der angesehenste Stand in China. Ricci und sein Freund Michele Ruggeri machen es wie Franz Xaver. Sie kleiden sich wie Buddhistenmönche, rasieren sich die Köpfe kahl und versuchen, mit dieser gebildeten Schicht ins Gespräch zu kommen. »Du müsstest mich sehen, wie ich jetzt aussehe«, schreibt er einem Mitbruder nach Italien. »Ich bin ein Chineser geworden. In unserer Kleidung, in unserem Aussehen, in unseren Lebensgewohnheiten und in allem Äußeren sind wir Chinesen geworden.« So neu ist dieser Lebensstil freilich nicht für einen Jesuiten. Auch die Buddhistenmönche leben arm und ehelos, versenken sich in göttliche Dinge und singen beim Gottesdienst. Schwierig findet es Ricci lediglich, die damals noch sehr strengen katholischen Fastenregeln mit den chinesischen Sitten zu vereinbaren. Weil sie über das Fasten mit Fischen lachen, habe ich mich entschlossen, mit Grünzeug und Gemüse zu fasten. Problematisch wird es, wenn an kirchlichen Fastentagen bei Beginn der Nacht ein Mahl anhebt. Da geziemt es sich dann, dass ich den ganzen Tag nüchtern bleibe. Aber es kommt mir zustatten, dass ich einen guten Magen habe. Und wenn man etwas leiden muss, Geduld. Bei den Diskussionen mit Matteos neuen Freunden geht es zunächst kaum um religiöse Fragen, sondern um Kultur, Ethik, Philosophie. Sie interessieren sich brennend für die kunstvollen Uhren, die er sich aus Europa schicken lässt, und sie kopieren die von Matteo auf dem neuesten Stand europäischer Geographie gezeichnete Weltkarte Magna Mappa Cosmographica, mit dem kleinen Zugeständnis, dass China hier tatsächlich genau in der Mitte der Welt liegt, was zwar nicht stimmt, aber dem Selbstgefühl der Chinesen schmeichelt. Asien ist in 100 verschiedene Länder gegliedert, Europa in 70 Staaten. Italien ist natürlich der wichtigste. Und zum ersten Mal kommt der amerikanische Kontinent auf einer chinesischen Karte vor. Bewunderung erregen Matteos Gedächtnisleistungen. Er vermag nach kurzem Überfliegen ein Kapitel aus einem chinesischen Lehrbuch fehlerfrei wiederzugeben oder bis zu 500 chinesische Schriftzeichen zu wiederholen, und zwar vorwärts wie rückwärts. Li Ma Tou nennt er sich jetzt, Meister Li, und seine Kurse in Gedächtnistraining sind gefragt. Seine verblüffende Kunst, sich die kompliziertesten Zusammenhänge zu merken, beruht auf Methoden, die er sich in Europa angeeignet hat. Für die Chinesen, die ganz versessen darauf sind, bei allen möglichen Gelegenheiten Prüfungen abzulegen, bildet so ein Talent einen Gegenstand höchsten Respekts. Als Gedächtnispaläste bezeichnet man die von Ritchie konstruierten Anleitungen und Eselsbrücken. Die Situation ist günstig für die Missionare. Chinesische Gelehrte interessieren sich zu dieser Zeit stark für konkrete Wissenschaften wie Mathematik, Botanik, Geographie, Astronomie, weil Wirtschaft und Handel florieren und manche Konsumprodukte plötzlich massenhaft produziert werden, wie heutige Forscher behaupten. Die hochgebildeten Jesuiten machen sich dieses Interesse zunutze. Ritchie selbst nennt seine Weltkarte die beste und nützlichste Tat, die damals erbracht werden konnte, um China die Sache unseres heiligen Glaubens näher zu bringen. Doch täuscht er sich da nicht? Verwechselt er nicht höfliches Interesse mit religiösem Heißhunger? Die selbstbewussten chinesischen Gelehrten zollen dem intellektuellen Background ihrer Gäste Anerkennung und staunen über Ritchies Gedächtnistricks. Aber etwas wirklich Neues werden ihnen die Europäer wohl nicht beibringen können. Kaum ein chinesischer Kartograf übernimmt etwas von Ritchies Weltkarte, weil man mit den europäischen Ländernamen nichts anfangen kann. Sogar der sehr aufgeschlossene Philosoph Li Ji, der mit Pater Ritchie Freundschaft geschlossen hat und ihn überaus schätzt, weiß nicht recht, was der fremde Gelehrte eigentlich in China will. Man sieht, dass er nicht verheiratet ist und keine Ämter anstrebt. Er bemüht sich alle Tage, sich zu sammeln, um die Tugend zu üben und dem höchsten Gebieter zu dienen. Das lässt mich annehmen, dass er ein einzigartiger Mensch ist. Nach und nach habe ich ihm Fragen gestellt. Seine Absicht ist, das Wahre zu verehren und das Böse zu verwerfen. Er hat dauernd Bücher zur Hand. Er ist vollkommen fähig, unsere Sprache zu sprechen, unsere Schriftzeichen zu schreiben und sich an unsere Anstandsregeln zu halten. Von allen, die ich kennengelernt habe, gleicht ihm keiner. Aber ich sehe nicht genau, wozu er gekommen ist. Li Ji ist eine Ausnahme. Die meisten Chinesen halten Distanz zu den Missionaren, öffnen sich nur ein Stück weit. Und im eigenen Lager stoßen Ritchie und seine Gefährten auf Widerstände. Misstrauische Amtsbrüder aus dem Dominikaner- oder Franziskanerorden, die schon länger in China missionieren und auf schnelle Massentaufen Wert legen, beschuldigen die Jesuiten, über all den gelehrten Debatten das Evangelium zu vernachlässigen. Ritchie hält natürlich dagegen. Zuerst müsse man das Vertrauen eines Gesprächspartners gewinnen, dann erst könne man mit ihm über Glaubensfragen reden. Es scheint mir, dass wir in diesem Anfang die Aufgabe haben, zu säen und zu hoffen, dass diejenigen, die nach uns kommen, ernten werden. Ja, die Zeit, seit wir in China sind, ist noch nicht einmal eine Zeit des Säens, sondern eine Zeit, die wilden Wälder zu öffnen. Statt seinen Zuhörern Katechismuswahrheiten um die Ohren zu schlagen, sucht er behutsam nach Begriffen, mit denen ein Chinese etwas anfangen kann. Etwa Herrscher der Höhe für Gott oder himmlische Gunst für Gnade. Ritchie weiß, dass Himmel und Erde für die chinesische Religion eine kosmische Einheit bilden und die Harmonie im Universum das höchste Ideal darstellt. Aus diesem Grund bildet er sich selbst zu einem hochqualifizierten Astronomen und Mathematiker aus, beeindruckt damit den kaiserlichen Hof und erhält tatsächlich 1597 erstmals Zugang zu Peking, der verbotenen Stadt. Tatsächlich bestellt Kaiser Wanli mehrere überdimensionale Exemplare von Ritchies Weltkarte und lässt sie zu beiden Seiten seines Throns aufstellen. Mittlerweile hat Pater Ritchie einen Katechismus in chinesischer Sprache geschrieben, mit dem Titel Tianzhu Shi Yi, wahrer Bericht vom Herrn des Himmels. Hier und in zahlreichen weiteren Veröffentlichungen informiert er über das christliche Gottesbild, legt vernünftige Argumente für die Unsterblichkeit der Seele vor, erzählt von Gottes Menschwerdung in Jesus Christus, wirbt für eine christlich orientierte Ethik. Textprobe aus dem Abschnitt über die Schöpfung der Welt. Kein Sein kann sich von sich aus hervorbringen. Ein Haus mit mehreren Stockwerken kann sich nicht von selbst erheben. Es wird immer von der Hand der Arbeiter gemacht sein. Wer das weiß, weiß auch, dass Himmel und Erde sich nicht selbst machen können. Es muss unweigerlich einer sein, der sie gemacht hat. Und diesen nennen wir Gott, den Herrn des Himmels, Tianzhu. Umso mehr, wenn man an die Größe von Himmel und Erde denkt. an den Wechsel von Tag und Nacht, an die Nahrung der Fische und Meerestiere, an die Ordnung der Gezeiten durch den Mond, an den Menschen mit seinem runden Kopf, an seine Intelligenz, die ihn über andere erhebt. Wie kann das alles sich von selbst machen? Kreuzestod und Auferstehung und ähnliche schwierige Materien deutet er nur kurz an. Der interessierte Leser möge sich darüber von den Jesuitenpatres genauer unterrichten lassen. Der Katechismus beschränkt sich auf die, wie Ricci schreibt, vernünftigerweise einsehbaren Grundwahrheiten. Der Herr des Himmels zeigte großes Erbarmen und kam in seiner Person, die Welt zu retten und überall die Wesen zu erwecken. Derjenige, der die Menschen lehrt, den Himmel zu ehren, lehrt sie, den Herrn des Himmels, Tian Chu, zu ehren und als Herrn anzuerkennen. Wer ihn aber als Herrn anerkennt, will damit sagen, dass er ihn für den Schöpfer des Himmels, der Erde und aller Dinge hält. Ebenso, dass er uns geschaffen hat, uns erhält, uns belehrt, uns belohnt und bestraft, uns glücklich oder unglücklich sein lässt, dass wir ihn daher lieben, ihm glauben und auf ihn hoffen müssen, und zwar das ganze Leben lang. Gott hat dieses Gesetz in das Herz geschrieben und hat den Heiligen und Weisen aufgetragen, es in ihren Büchern zu verbreiten. Nur deshalb, weil die Blume der Mitte so weit entfernt war, ist die christliche Religion noch nicht dorthin gekommen. Also, die Welt ist kein Zufallsprodukt, sondern die Schöpfung eines guten Gottes, der sie erhält. Und der Mensch hat einen unsterblichen Kern, der sich in diesem Leben und auch nach dem Tod vor diesem Gott verantworten muss. Das genügt erst einmal. Was ihm an den chinesischen Traditionen nicht so gefällt, etwa die Lehre von der Seelenwanderung, die sich mit der Ewigkeit von Himmel und Hölle nicht vereinbaren lasse, oder die Anschauung, dass die Dinge der Welt aus dem Nichts kämen und die Vollkommenheit darin bestehe, ins Nichts einzugehen, das steht zwar auch in Ritschis Katechismus, aber darüber wird man sich später unterhalten. Auch darüber, dass der Gott der Christen eben doch größer sei als der der Chinesen, denn der sei am Ende identisch mit dem Himmel, der Christengott aber sei der Herr des Himmels. Inzwischen haben Matteo und seine Gefährten das Mönchsgewand abgelegt. Zu oft haben sie erlebt, wie unbeliebt die ungebildeten und wenig kultivierten Buddhistenmönche bei den einflussreichen Schichten sind. Nun treten sie wie elegante Mandarine auf, wie gelehrte Beamte, in purpurfarbener, blau gesäumter Seide, mit bestickten Seidenschuhen und langen gepflegten Bärten. Den Kaiser hat Ricci trotzdem nie gesehen, aber unter den wenigen, die er getauft hat, sind Freunde der kaiserlichen Familie, was dem Christentum Interesse und Respekt sichert. Als Matteo Ricci am 11. Mai 1610 plötzlich stirbt, mit 57 Jahren, schenkt der Kaiser den Jesuiten ein Stück Land, um dem geheimnisvollen Weisen aus dem Abendland eine würdige letzte Ruhestätte zu ermöglichen. Nach Riccis Tod wurde die zarte Pflanze bald zertreten. Eine Zeit lang gab es zwar noch Jesuiten als Hofastronomen, Hofmechaniker, Hofmaler in Peking, und auch in den Provinzen verzeichnete die Arbeit der Missionare bescheidene Erfolge, doch in den unteren Volksschichten regte sich immer wieder aggressiver Widerstand gegen die Fremden. Dann kamen spanische und portugiesische Mönche ins Land, die kein Chinesisch konnten und zu den alten, schroffen Methoden der übereilten Taufe zurückkehrten. Den größten Fehler machte aber die römische Weltkirchenzentrale. 1704 verbot der Vatikan den chinesischen Christen jede Form der Ahnenverehrung und die Orientierung an Konfuzius. Die chinesischen Behörden schlugen zurück und wiesen die christlichen Missionare aus. Nach den sogenannten Opiumkriegen Mitte des 19. Jahrhunderts zwischen Großbritannien und China war dort alles, was irgendwie nach Westen roch, verdächtig. Britische, deutsche, russische Imperialisten setzten sich in China fest und machten gute Geschäfte mit Bergwerks- und Eisenbahnkonzessionen. Mit den Kolonialmächten kamen erneut Missionare, um im Boxeraufstand 1900 als Hassobjekt zu dienen. Während Maos Kulturrevolution wurden christliche Kirchen ebenso zerstört wie buddhistische Klöster und Tempel. Die Reformpolitik seines Nachfolgers Deng Xiaoping entdeckte im Christentum dann plötzlich ein nützliches Instrument der Modernisierung. Heute gibt es angeblich wieder 40 Millionen Christen im Reich der Mitte. Hätte ein behutsameres Vorgehen von Seiten Roms Riccis Erfolge gerettet? Wäre China heute vielleicht sogar ein christliches Land, hätte man ein der chinesischen Mentalität stärker angepasstes Christentum erlaubt? Eine Legende, sagt der Pariser Sinologe Jacques Gernet. Die frühe China-Mission sei nicht an der mangelnden Sensibilität der römischen Kirchenführung gescheitert, sondern am hartnäckigen Widerstand der chinesischen Gesellschaft und der ganz anderen chinesischen Denkart. Gerade Ritchies Methode, seine Gesprächspartner mit Wissen und technischen Fertigkeiten zu beeindrucken, musste sie laut Gernet misstrauisch machen. Den Chinesen sei der Gedanke absolut fremd gewesen, Wissen über die Welt mit Religion zu verknüpfen. Astronomie, Mathematik, Physik galten als völlig neutral. Jeden Versuch, aus solchen Wissenschaften auf einen göttlichen Bauplan des Kosmos zu schließen, musste ein Chinese deshalb erst einmal instinktiv als billigen Trick ablehnen. Zumal das Reich der Mitte alles Wichtige bereits besitze. Als 1793 die Londoner Regierung eine Gesandtschaft mit Kriegsschiffen, Diplomaten, Wissenschaftlern und Künstlern nach China schickte, im Gepäck ein Planetarium, ein Teleskop, ein Barometer und das Modell einer Dampfmaschine, erklärte ihnen Kaiser Qianlong ungerührt: Wir haben niemals obskure Artikel besonders hoch geschätzt. Noch haben wir das geringste Interesse an dem, was euer Land zu bieten hat.